Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Siebter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Die nächsten Seiten nun gedenke ich einigen gesellschaftlichen Erfahrungen zu widmen, die ich um jene Jahres- und Zeitenwende 1913-14 während des letzten Münchner Faschings vor Ausbruch des Krieges mit Adrian Leverkühn teilte. Wir trafen bei den Roddes in der Rambergstraße zusammen, ferner bei Schlaginhaufens und in der eleganten Belletage des papierindustriellen Bullinger, übrigens rheinischer Herkunft, bei dem Rüdiger uns eingeführt hatte. Bei Roddes, sowohl wie im Schlaginhaufenschen Säulensalon, hörte man gerne mein Viola d'Amore-Spiel. Doch hatte ich in jenem Hause Rücksicht zu nehmen auf Konrad Knöterichs Begier, sich schnaubend auf dem Cello vernehmen zu lassen und auf die übrigens berechtigte Vorliebe des kleinen Publikums für Schwertfegers einnehmendes Violinspiel. Desto mehr schmeichelt es meiner Eitelkeit, ich leugne das gar nicht, dass die Nachfrage des viel weiteren und gehobeneren Kreises, den der Ehrgeiz der Frau Dr. Schlaginhaufen, geborene von Plausig, um sich und ihren schwäbelnden, dabei sehr schwerhörigen Gatten zu versammeln wusste, nach meiner doch immer nur als Liebhaberei gepflegten Produktion sehr lebhaft war und mich fast immer nötigte, mein Instrument in die Brienner Straße mitzubringen, um die Gesellschaft mit einer Chaconne oder Sarabande aus dem 17. Jahrhundert, einem Plaisir d'amour aus dem 18. zu regalieren. Nicht nur von Jeanette Scheuerl pflegte die Anregung auszugehen, sondern auch von dem Generalintendanten Exzellenz von Riedesel, dessen Gönnertum für das alte Instrument und die alte Musik rein konservativer Tendenz war. Das ist, versteht sich, ein großer Unterschied. Nun wurde freilich bei Schlaginhaufens viel Wagner produziert. Wagners Werk ist aber in den Bereich des Feudal-Graziösen einzubeziehen. Es ist ihm Achtung entgegenzubringen. Umso bereitwilliger, als es schon Neueres, darüber hinausgehendes gab, das man ablehnen und gegen das man Wagner konservativ ausspielen konnte. Baron Riedesel sah in allem Alten und Historischen eine Trutzburg gegen das Neuzeitliche. Sehr seltsam, teils peinlich und teils komisch war es nun aber, wenn von Riedesels Konservatismus auf einen anderen stieß, einen nach- und gegenrevolutionären Konservatismus, ein Frondieren gegen bürgerlich-liberale Wertsetzungen von der anderen Seite, nämlich durch die Person des Privatgelehrten Dr. Chaim Breisacher. Was ist denn der sogenannte Fortschritt in der Kultur? Eines hochgradig rassigen und geistig fortgeschrittenen, ja waghalsigen Typs von faszinierender Hässlichkeit, der hier offenbar mit einem gewissen boshaften Vergnügen die Rolle des fermentösen Fremdkörpers spielte. Ich mochte ihn nicht im Mindesten, sah immer einen intellektuellen Quertreiber in ihm. Aber seine witternde Fühlung mit der geistigen Bewegung der Zeit habe ich nie geleugnet. Manches davon trat mir in seiner Person und seinem Salongespräch zuallererst entgegen. Er war ein Polyhistor, der über alles und jedes zu reden wusste, ein Kulturphilosoph. Doch ist meine Gesinnung insofern gegen die Kultur gerichtet, als ich in ihrer ganzen Geschichte nichts als einen einzigen Verfallsprozess sehe. Die verächtlichste Vokabel in seinem Munde war das Wort Fortschritt. Was ist also der sogenannte Fortschritt in der Kultur? Vielleicht der Übergang der Malerei von der primitiv-flächenhaften zur perspektivischen Darstellung? Alberne neuzeitliche Arroganz. Als ob nicht die Illusion, das allerniedrigste, dem Pöbel gerechteste Prinzip der Kunst, als ob es nicht einfach ein Zeichen noblen Geschmacks ist, nichts von ihr wissen zu wollen. Von gewissen Dingen nichts wissen zu wollen. Diese Fähigkeit, der Weisheit sehr nahestehend, oder vielmehr ein Teil von ihr, ist leider abhanden gekommen und die ordinäre Naseweisheit heißt sich Fortschritt. Ähnlich verhält es sich mit dem Übergang der Musik von der Monodie zur Mehrstimmigkeit, zur Harmonie, die man so gern als einen kulturellen Fortschritt betrachtet. Die Ursprünge der mehrstimmigen Musik liegen weit ab vom Zentrum der musikalischen Zivilisation, von Rom, wo die schöne Stimme und ihr Kultus zu Hause waren. Sie liegen im raukehligen Norden, namentlich im wilden Britannien, das sogar zuerst die Terz in die Harmonie aufnahm. Die sogenannte Höherentwicklung, die Komplizierung, der Fortschritt sind also zuweilen die Leistung der Barbarei. Ich stelle anheim, ob man diese dafür loben soll. Es war klar und deutlich, dass er die Exzellenz und die ganze Gesellschaft zum Besten hatte, indem er sich zugleich konservativ bei ihnen anbiederte. Und in diesen Verfall gehört der große Bach aus Eisenach, den Goethe ganz zu Recht einen Harmoniker genannt hat, schon mitten hinein. Ist er doch der Erfinder des temperierten Klaviers, also der Möglichkeit, jeden Ton mehrdeutig zu verstehen und ihn enharmonisch zu verwechseln. Er und Leute wie Palestrina haben bereits schimpflich an dem Verfall teilgehabt. Während alles sich wunderte und erheiterte und sich auf die Knie schlug, suchte ich nach Adrians Augen bei diesen ärgerlichen Reden. Doch gewährte er mir nicht seinen Blick. Was von Riedesel anging, so war er die Beute völliger Konfusion. Pardon, erlauben Sie. Bach, Palestrina. Diese Namen besaßen für ihn den Nimbus konservativer Autorität. Und nun wurden sie dem Bereich modernistischer Zersetzung überwiesen. Er sympathisierte und war zugleich so unheimlich berührt, dass er sogar sein Monokel aus dem Auge nahm, wodurch sein Gesicht jedes Schimmers von Intelligenz beraubt war. Auch ging es ihm nicht besser, wenn Breisachers kulturkritisches Perorieren ins Alttestamentarische fiel, sich also seiner persönlichen Ursprungssphäre, dem jüdischen Stamm oder Volk und dessen Geistesgeschichte zuwandte und auch hier einen höchst äquivoken, ja hanebüchenen und dabei boshaften Konservativismus bewährte. Für ihn waren solche jedem Christenkinde ehrwürdigen biblischen Personagen wie David und die Psalmisten bereits die heruntergekommenen Repräsentanten einer verblasenen Spättheologie. Besonders auf den weisen Salomo war er scharf und sprang mit ihm um, dass die Herren durch die Zähne pfiffen und die Damen ein erstauntes Jauchzen hören ließen. Pardon, ich bin gelinde gesagt, König Salomo in seiner Herrlichkeit. Sollten Sie nicht... Nein, Exzellenz, ich sollte nicht. Der Mann war ein von erotischen Genüssen entnervter Ästhet und in religiöser Beziehung ein fortschrittlicher Dummkopf. Typisch für die Rückbildung vom Kult des wirkend gegenwärtigen Nationalgottes zur Predigt eines abstrakten und allgemein menschlichen Gottes im Himmel. Von der Volksreligion also zur Allerweltsreligion. Des zum Beweise brauchen wir nur die skandalöse Rede nachzulesen, die er nach Fertigstellung des ersten Tempels hielt und worin er fragte, kann denn Gott bei den Menschen auf Erden wohnen? Als ob nicht Israels ganze und alleinige Aufgabe darin bestünde, Gott eine Wohnung, ein Zelt zu schaffen und mit allen Mitteln für seine ständige Anwesenheit zu sorgen. Salomo aber entblödet sich nicht zu deklamieren: Die Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dies Haus, das ich gebaut habe. Das ist der Anfang vom Ende. Nämlich von der entarteten Gottesvorstellung der Psalmenpoeten, bei denen Gott bereits vollständig in den Himmel verbannt ist und die beständig von Gott im Himmel singen, wo doch der Pentateuch den Himmel als Sitz der Gottheit gar nicht kennt. Dort geht der Elohim dem Volk in einer Feuersäule voran. Dort will er im Volke wohnen, im Volke umhergehen und seinen Schlachttisch haben, um das dünne und menschheitliche Spätwort Altar zu vermeiden. Sollte man es für möglich halten, dass ein Psalmist Gott fragen lässt: Esse ich denn das Fleisch der Stiere und trinke ich das Blut der Böcke? So etwas Gott in den Mund zu legen, ist nun schon einfach unerhört. Ein Schlag impertinenter Aufklärung ins Gesicht des Pentateuch, der das Opfer ausdrücklich als das Brot, also als die wirkliche Nahrung Jahwes bezeichnet. Es ist nur ein Schritt von dieser Frage, aber auch schon von den Redensarten des weisen Salomo bis zu Maimonides, dem angeblich größten Rabbiner des Mittelalters, einem aristotelischen Assimilanten in Wahrheit, der es fertigbringt, die Opfer als eine Konzession Gottes an die heidnischen Instinkte des Volkes zu erklären. Haha! Gut, das Opfer von Blut und Fett, das einst gesalzen und mit Reizgerüchen gewürzt, den Gott speiste, ihm einen Körper machte, ihn zur Gegenwart anhielt, ist für den Psalmisten nur noch ein Symbol. Man schlachtet nicht mehr das Tier, sondern, es ist kaum zu glauben, Dank und Demut. Wer Dank schlachtet, heißt es nun, der ehrt mich. Und ein andermal, die Schlachtopfer Gottes sind ein reuiges Gemüt. Kurzum, Volk und Blut und religiöse Wirklichkeit ist das längst nicht mehr, sondern humane Wassersuppe. Das habe ich gar nicht gewusst. Alles Moralische ist ein rein geistiges Missverständnis des Rituellen. Gibt es etwas Gottverlasseneres als das rein Geistige? Den charakterlosen Weltreligionen ist es vorbehalten geblieben, aus dem Gebet sit venia verbo eine Bettelei, ein Gnadengesuch, ein Ach du Herr und Gott erbarme dich, ein Hilf und gib und sei so gut zu machen. Das sogenannte Gebet. Pardon. Alles, was recht ist, aber das Helm ab zum Gebet war mir immer... Das Gebet ist die vulgarisierte und rationalistisch verwässerte Spätform von etwas sehr Energischem, Aktivem und Starkem, der magischen Beschwörung, des Gotteszwanges. Der Baron tat mir wahrhaftig leid. Seinen Kavalierskonservativismus übertrumpft zu sehen durch einen Radikalismus der Bewahrung, der nichts Kavaliermäßiges mehr, sondern eher etwas Revolutionäres hatte. Dabei war in Breisachers Reden durchaus nicht alles in Ordnung. Man hätte ihm leicht widersprechen, ihn etwa darauf hinweisen können, dass die spirituelle Geringschätzung des Opfers nicht erst bei den Propheten, sondern im Pentateuch selbst zu finden ist, nämlich bei Moses, der das Opfer unumwunden für nebensächlich erklärt und alles Gewicht auf den Gehorsam gegen Gott, das Halten seiner Gebote legt. Aber dem zarter empfindenden Menschen widersteht es zu stören. Es widersteht ihm, mit logischen oder historischen Gegenerinnerungen in eine erarbeitete Gedankenordnung einzubrechen. Noch im Antigeistigen ehrt und schont er das Geistige. Heute sieht man wohl, dass es der Fehler unserer Zivilisation war, diese Schonung und diesen Respekt allzu hochherzig geübt zu haben, wo sie es doch auf der Gegenseite mit barer Frechheit und der entschlossensten Intoleranz zu tun hatte. Kann man es dem jüdischen Geist verargen, wenn seine hellhörige Empfänglichkeit für das Kommende, Neue, sich auch in vertrackten Situationen bewährt wo das Avantgardistische mit dem Reaktionären zusammenfällt? Jedenfalls habe ich die neue Welt der Antihumanität, von der meine Gutmütigkeit gar nichts wusste, damals bei Schlaginhaufens durch eben diesen Breisacher zuerst zu spüren bekommen. Der Münchener Fasching von 1914, diese lockeren und verbrüdernden Wochen, der festheißen Backen zwischen Epiphanias und Aschermittwoch, mit ihren mancherlei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, an denen ich, der noch jugendliche Gymnasialprofessor von Freising, auf eigene Hand oder auch in Gesellschaft Adrians teilnahm, ist mir in lebhafter, ich sage besser, verhängnisschwerer Erinnerung geblieben. War es ja der letzte Fasching vor Eintritt des vierjährigen Krieges, der sich jetzt für unseren geschichtlichen Blick mit den Schrecken unserer Tage zu einer Epoche zusammenschließt, des sogenannten Ersten Weltkrieges, der ästhetischen Lebensunschuld der Isarstadt, ihrer dionysischen Behaglichkeit, wenn ich mich so ausdrücken darf, für immer ein Ende machte. War es ja doch auch die Zeit, in der gewisse individuelle Schicksalsentwicklungen in unserem Bekanntenkreis unter meinen Augen sich anspannen, die, von der weiteren Welt natürlich fast unbeachtet, zu Katastrophen führen sollten, von denen in diesen Blättern die Rede sein muss, weil sie sich zum Teil mit dem Leben und Schicksal meines Helden, Adrian Leverkühns, nahe berührten. Ja, weil er in eine davon, nach meinem tiefsten Wissen, auf eine geheimnisvoll tödliche Weise handelnd verwickelt war. Damit ist nicht das Los Clarissa Roddes gemeint, die sich schon darauf vorbereitete, die Stadt zu verlassen, um ein Engagement als jugendliche Liebhaberin an einer Provinzbühne anzutreten. Clarissas Mentor Seiler schreibt, es fehle ihr an der primitiven Grundlage alles dramatischen Künstlertums, an komödiantischem Instinkt, an dem, was man Theaterblut nennt. Und er müsse gewissenhafterweise davon abraten, dass ich den eingeschlagenen Weg weiterverfolge. Es sind nun schon 24 Jahre, seit sich das beklagenswerte Schicksal Clarissas erfüllte. Und in chronologischer Ordnung werde ich davon berichten. Hier habe ich dasjenige ihrer zarten und schmerzlichen, die Vergangenheit und das Leid kultivierenden Schwester Ines im Auge, nebst demjenigen des armen Rudi Schwertfeger, an welches ich mit Schrecken dachte, als ich soeben von der Involviertheit des einsamen Adrian Leverkühn in diese Vorgänge vorläufig zu sprechen nicht unterlassen konnte. Dass Adrian den Anfängen der Entwicklungen, von denen hier die Rede ist, ganz ferne stand, ihnen kaum Augenmerk schenkte, und nur durch mich, dem viel mehr gesellschaftliche Neugier oder soll ich sagen, menschliche Teilnahme eigenbar als ihm, in gewissem Grade darauf hingelenkt wurde, brauche ich nicht erst zu sagen. Wie früher schon angedeutet, harmonierten beide Schwestern Rodde, Clarissa sowohl wie Ines, nicht sonderlich mit ihrer Mutter, der Senatorin. Und gaben nicht selten zu erkennen, dass ihnen die zahme, leicht lüsterne Halbbohäme ihres Salons, ihres entwurzelten, wenn auch mit Resten patrizischer Bürgerlichkeit möblierten Daseins, auf die Nerven ging. Beide strebten in verschiedenen Richtungen aus dem hybriden Zustande fort. Die stolze Clarissa hinaus in ein entschiedenes Künstlertum, die fein melancholische und von Grund aus lebensängstliche Ines dagegen zurück in das Obdach, den seelischen Schutz gesicherten Bürgerstandes, wozu der Weg eine respektable, womöglich aus Liebe, sonst aber in Gottes Namen auch ohne Liebe geschlossene Heirat war. Damals näherte sich ihr ein gewisser Dr. Helmut Institoris, Ästhetiker und Kunsthistoriker, Privatdozent an der Technischen Hochschule, wo er, Fotografien im Hörsaal herumschickend, über die Theorie des Schönen und die Baukunst der Renaissance las. Der Junggeselle aus vermöglicher Würzburger Familie ging auf Freiersfüßen und brauchte dabei nicht Sorge zu tragen um die finanziellen Verhältnisse des Mädchens seiner Wahl. Im Gegenteil. Er gehört wohl zu den Männern, die in der Ehe ganz allein das wirtschaftliche Heft in Händen zu haben und die Gattin ganz von sich abhängig zu wissen wünschen. Von Stärkegefühl zeugt das nicht. Und Institoris war in der Tat kein starker Mann. Er war ein blonder Langschädel, eher klein und recht elegant, mit glattem, gescheiteltem, etwas geöltem Haar. Er gehört dem von unseren Jahrzehnten gezüchteten Typ an, wie Baptist Spengler es einmal treffend ausdrückte. Der, während ihm die Schwindsucht auf den Wangenknochen glüht, beständig schreit: Wie ist das Leben so stark und schön? Winter 1913-14 also näherte er sich unserer Ines Rodde auf eine Weise, die erraten ließ, dass es auf eine Verlobung hinauslaufen würde. Dass Helmut gerade auf Ines seine Augen geworfen hat, darüber mag man sich wundern. Ein Renaissance-Weib ist sie nicht. Nichts weniger als das in ihrer seelischen Gebrechlichkeit, mit ihrem verhängten Blick voll distinguierter Trauer, ihrem schräg vorgeschobenen Hälschen und ihrem zu schwacher und prekärer Schelmerei gespitzten Mund. Aber mit seinem ästhetischen Ideal wüsste dieser Freier ja auch gar nicht zu leben. Seine männliche Überlegenheit würde dabei völlig zu kurz kommen. Auch war Ines keineswegs ohne weiblichen Reiz. Dass ein umschauhaltender Mann sich in ihr schweres Haar, ihre kleinen, grübchenbildenden Hände, ihre vornehm auf sich haltende Jugend verliebt hatte, war sehr begreiflich. Ines mag sein, was Institoris braucht. Ihre Umstände ziehen ihn an, nämlich ihre patrizische Abkunft, die sie betont, die aber durch ihren gegenwärtigen Zustand, ihre Verpflanztheit, eine gewisse Deklassiertheit leicht herabgesetzt ist, sodass sie sein Übergewicht nicht bedroht. Vielmehr kann er das Gefühl haben, sie zu heben, zu rehabilitieren, indem er sie zu der Seinen macht. So stellten sich die Dinge von Dr. Institoris aus gesehen dar. Versuchte ich, mit den Augen des Mädchens auf ihn zu blicken, so verlor die Sache an Stimmigkeit. Ich konnte dem durchaus kleinlichen und um sich selbst besorgten, zwar feinen und trefflich gebildeten, aber körperlich durchaus unherrlichen Mann – er hatte übrigens auch einen trippelnden Gang – mit dem Aufgebot meiner ganzen Fantasie keinen Appell für das andere Geschlecht zuschreiben. Während ich doch fühlte, dass Ines bei aller verschlossenen Strenge ihrer Marktschaft eines solchen Appells im Grunde bedurfte. Hinzu kam der Gegensatz zwischen Ästhetik und Moral, der Widerstreit zwischen einer schulmäßigen Glorifizierung des Lebens in seiner prangenden Unbedenklichkeit und der pessimistischen Verehrung des Leidens mit seiner Tiefe und seinem Wissen. Dr. Institoris ist für eine Welt, die von Blut und Schönheit raucht. Er ist, man muss hinzufügen, du lieber Gott, mit Haut und Haar ein Renaissance-Mensch. Und Ines Rodde ganz ausgesprochen ein Kind des pessimistischen Moralismus. Aber hier vertritt nun einmal der eine Part das, was er ist, nämlich die Lebenskränklichkeit, und der andere das, was er anbetet, nämlich die Kraft. Und so muss man sie gewähren lassen. Einmal beim Fasching, wie ich mich erinnere, entspannt sich der freundschaftliche Streit gar nicht zwischen den Liebesleuten, wie man wohl anfangen konnte, sie zu nennen, sondern fast komischerweise zwischen Institoris und Rudi Schwertfeger. Die Meinungsverschiedenheit betraf das Verdienst. Das Verdienst ist ein erkämpftes, errungenes, durch Willensanstrengung und Selbstüberwindung geleistetes und somit erst verdienstvoll. Vom Standpunkt der Schönheit, lieber Schwertfeger, ist nicht der Wille zu loben, sondern die Gabe und diese allein als verdienstlich anzusprechen. Die Anstrengung ist pöbelhaft. Vornehm allein und darum allein auch verdienstvoll, was aus Instinkt, unwillkürlich und mit Leichtigkeit geschieht. Nun war der gute Rudi gar kein Held und Überwinder und hatte seiner Lebtag nie etwas getan, was ihm nicht leicht gefallen wäre, wie zum Beispiel und hauptsächlich sein ausgezeichnetes Violinspiel. Nein, wie denn? Das ist doch Unsinn. Verdienst ist Verdienst und Gabe ist eben keines. Du sprichst immer von Schönheit, Doktor, aber es ist doch sehr schön, wenn einer es über sich gewinnt und es besser macht, als ihm von Natur gegeben ist. Was sagst du, Ines? Du hast recht. Jedenfalls gebe ich dir recht. Die Gabe ist belustigend, aber in dem Worte Verdienst liegt eine Bewunderung, die ihr und überhaupt dem Instinktiven nicht zukommt. Ah, da hast du's. Allerdings, du bist vor die rechte Schmiede gegangen. Nun war hier aber etwas Sonderbares, das wenigstens flüchtig zu empfinden wohl niemand umhin konnte und das sich auch in Ines nicht gleich wieder verschwindendem Erröten bezeugte. Nun, Rudolf Hopp, bedanken Sie sich. Steh auf, Jüngling, und neige dich. Hole deiner Retterin ein Eis und engagier sie zum nächsten Walzer. Um Gottes Willen, was ist denn? Muss man ihnen Beine machen? So machte Clarissa es immer. Sie hielt sehr stolz mit ihrer Schwester zusammen und sagte immer Hopp, wenn es deren Würde galt. Es war, als ob Clarissa in Rudolf eine Art von Bewerber sah, der zu springen hatte. Wegen des wirklichen Bewerbers, desjenigen, der um ihre Schwester warb, suchte sie mich öfters, um meine Meinung auszuholen. Beide Schwestern hatten Vertrauen zu mir, das heißt, sie schienen mir den Wert beizulegen, der dazu befähigt und berechtigt, andere zu bewerten, wozu allerdings, das Vertrauen zu vollenden, auch noch ein gewisses außerhalb des Spieles stehen, eine ungetrübte Neutralität gehört. Die Rolle des Vertrauten ist immer zugleich wohltuend und schmerzlich. Man spielt's ja immer nur unter der Voraussetzung, dass man selber nicht in Betracht kommt. Aber wie viel besser ist es doch, habe ich mir oft gesagt, der Welt Vertrauen einzuflößen, als ihre Leidenschaften zu erregen. Wie viel besser ihr gut, als ihr schön zu erscheinen. Ines ging weiter in ihrem Vertrauen, verallgemeinerte es gewissermaßen, indem sie mein Urteil auch über andere Personen unseres Kreises hören wollte, zum Beispiel über Zink und Spengler oder, dass ich noch ein Beispiel nenne, über Schwertfeger. Wie denken Sie über sein Geigenspiel? Wie über seinen Charakter? Achten Sie ihn? Wenn ja, in welchem Grade? Welche Tönung von Ernst oder Humor weist diese Achtung auf? Ich antwortete ihr nach bestem Ermessen mit möglichster Gerechtigkeit und sie hörte mir aufmerksam zu, um dann meine freundlich bedingten Lobsprüche durch eigene Bemerkungen zu ergänzen. Er ist ein Mensch ohne Laster, dem Flirt allerdings ganz ergeben, für den er geboren ist. Nicht für Liebe und Freundschaft, die ihm beide seiner Natur nach und gleichsam unter den Händen zum Flirt werden. Ein leichter Vogel? Ja und nein. Gewiss nicht im Sinne platter Gewöhnlichkeit. Aber seines Wertes immer gewahr und sich desselben bewusst zu bleiben, erschwert Rudolf einem durch seine Nettigkeit, seine Koketterie, sein gesellschaftliches Stutzertum, überhaupt seine Lust am Gesellschaftlichen, das doch eigentlich etwas Fürchterliches ist. Finden Sie nicht, Serenus, dass dieses ganze aufgeräumte und schmuckhafte Künstlerwesen hier im Ort, das zierliche Biedermeierfest zum Beispiel im Cococello-Club, das wir neulich mitgemacht haben, in einem quälenden Kontrast steht zu der Traurigkeit und Verdächtigkeit des Lebens? Kennen Sie es nicht auch, das Grauen vor der geistigen Leere und Nichtigkeit, die bei einer durchschnittlichen Einladung herrschen, in grellem Gegensatz zu der damit verbundenen, fieberhaften Erregung infolge des Weins, der Musik und des Unterstroms von Beziehungen zwischen den Menschen? Manchmal kann man mit Augen sehen, wie einer sich mit jemandem unter mechanischer Wahrung der gesellschaftlichen Formen unterhält und dabei mit seinen Gedanken völlig abwesend ist, nämlich bei einer anderen Person, die er beobachtet. Ich gestehe, dass ich manchmal in meinem Bett eine Stunde lang weine nach einer Gesellschaft. So sprach sie noch weiter, äußerte mehr allgemeinen Kummer und Kritizismus und schien Rudolf vergessen zu haben. Als sie aber auf ihn zurückkam, hatte man wenig Zweifel, dass er ja auch zwischendurch nicht aus dem Sinn gekommen war. Man darf sich nur ja nichts daraus machen. Wirkliche Geschmacklosigkeiten muss man sich auch von ihm versehen. Zum Beispiel des greulichen Ausrufs, es sind schon so viele unglücklich. Das habe ich mit eigenen Ohren von ihm gehört. Jemand hat ihn im Scherz gewarnt, ein Mädchen, oder vielleicht hat es sich auch um eine verheiratete Frau gehandelt, nicht unglücklich zu machen. Und darauf hat er tatsächlich im Übermut geantwortet, ach, es sind schon so viele unglücklich. Man hat da nur bei sich denken können, bewahre der Himmel einen jeden. Welche lächerliche Schmach, zu denen zu gehören. Aber bitte, missverstehen Sie mich nicht. An einem gewissen edleren Fond von Rudolfs Wesen ist nicht zu zweifeln, denn er ist ja feinfühlig und sucht das Versäumte reuig gut zu machen. Es ist komisch rührend. Im Grunde ist es zum Tränenvergießen. Ist es genug? Dies ist kein Roman, bei dessen Komposition der Autor die Herzen seiner Personagen dem Leser indirekt durch szenische Darstellung erschließt. Als biografischer Erzähler steht es mir durchaus zu, die Dinge unmittelbar bei Namen zu nennen und einfach seelische Tatsachen zu konstatieren. Ines Rodde liebte den jungen Schwertfeger und dabei fragte sich nur zweierlei. Erstens, ob sie es wusste, und zweitens, wann, zu welchem Zeitpunkt ihr ursprünglich geschwisterlich-kameradschaftliches Verhältnis zu dem Geiger diesen heißen und leidenden Charakter angenommen hatte. Die erste Frage beantwortete ich mit Ja. Ein so belesenes, man kann wohl sagen, psychologisch geschultes, ihr Erleben dichterisch überwachendes Mädchen wie sie hatte selbstverständlich Einsicht in die Entwicklung ihrer Gefühle. Meines humanen und diskreten Mitgefühls durfte sie sicher sein, so schwer es von Natur wegen einem Manne fällt, sich in Seele und Sinn einer Frau zu versetzen, die für ein Individuum seines Geschlechtes entbrannt ist. Mein Gott, der kleine Schwertfeger! Also denn, Ines Rodde liebte ihn, nicht blind, aber in desto tieferem Leide. Und innerlich verhielt ich mich dazu wie ihre spöttische, gegen das andere Geschlecht durchaus hochnäsige Schwester Clarissa. Auch ich hätte Hopp zu ihm sagen mögen. Hopp, Mensch, was denken Sie sich? Springen Sie gefälligst. Nur war das mit dem Hopp, auch wenn Rudolf die Verpflichtung dazu anerkannt hätte, nicht so einfach. Denn da war ja Helmut Institoris. Mein menschliches Ahnungsvermögen sagte es mir. Es war damals geschehen, als Dr. Helmut sich ihr, der Mann dem Weibe, genähert. Der warb um sie, aber er tat es gewissermaßen für einen anderen. Ihre erweckte Weiblichkeit wandte sich sofort einem anderen zu. Ihre Melancholie, die das Unglück suchte, fixierte sich auf ihn, den sie mit Widerwillen hatte sagen hören, »Es sind schon so viele unglücklich.« Und sonderbar übrigens, sie nahm von der Bewunderung des ungenügenden Bräutigams für das geistlos triebhafte Leben, die ihrer Gesinnung doch so entgegen war, etwas in ihre Verfallenheit an den anderen hinein, hinterging ihn gewissermaßen mit seiner eigenen Geistesrichtung. Denn stellte nicht Rudolf etwas dar wie das liebe Leben in den Augen ihrer wissenden Schwermut? Einzig zu Adrian sprach ich gleich damals zu Anfang einmal im Pfeifferring davon, obgleich ich im Ganzen wenig Neigung hatte, sogar stets eine gewisse Scheu trug mit ihm, der in mönchischem Detachement von Liebesdingen lebte, über gesellschaftliche Vorkommnisse dieser Art zu sprechen. Ich tat es dennoch. Ines Rodde ist, obgleich im Begriff, sich mit Institoris zu verloben, nach meiner Beobachtung heillos und sterblich in Rudi Schwertfeger verliebt. Wir saßen in der Abtsstube und spielten Schach. Das sind Neuigkeiten. Du willst wohl, dass ich meinen Zug verfehle und den Turm da verliere. Armes Gemüt. Dann beim ferneren Überlegen des Zuges. Übrigens ist das kein Spaß für ihn. Er soll zusehen, dass er heil aus der Sache davonkommt. Die ersten glühenden Augusttage 1914 fanden mich, überfüllte Züge wechselnd, in wimmelnden Bahnhofshallen wartend, deren Perrons mit Reihen liegen gebliebener Bagage bedeckt waren, auf überstürzter Reise von Freising nach dem thüringischen Naumburg wo ich als Vizewachtmeister der Reserve mich sogleich mit meinem Regiment zu vereinigen hatte. Der Krieg war ausgebrochen. Das Verhängnis tobte als Schrecken, Emporgerissensein, Pathos der Not, Schicksalsergriffenheit, Kraftgefühl und Opferbereitschaft in den Köpfen und Herzen der Menschen. Jeanette Scheuerl war tief unglücklich und den Tränen nahe. Oh, Monsieur, la guerre, quel grand malheur! Das brutale Auflodern des Antagonismus zwischen den beiden Nationen, denen ich angehöre, Frankreich und Deutschland, die einander meiner Meinung nach ergänzen sollten, statt zu raufen, macht mich ganz verzweifelt. J'en ai assez jusqu'à la fin de mes jours. In unserem Deutschland, das ist gar nicht zu leugnen, wirkte er ganz vorwiegend als Erhebung, historisches Hochgefühl, Aufbruchsfreude, Abwerfen des Alltags, Befreiung aus einer Weltstagnation, mit der so nicht weiter hatte gehen können, als Zukunftsbegeisterung, Appell an Pflicht und Mannheit, kurz als heroische Festivität. Meine Freisinger Primaner hatten rote Köpfe und strahlende Augen von all dem. Überhaupt will ich nicht leugnen, dass ich vollauf Teil hatte an den volkstümlichen Hochgefühlen, die ich soeben zu kennzeichnen suchte, wenn auch das Rauschhafte daran meiner Natur fern lag und mich leise unheimlich berührte. Auch will ich nicht vergessen, dass wir damals vergleichsweise reinen Herzens zum Kriege aufbrachen. Die Kultur war frei gewesen, sie hatte auf ansehnlicher Höhe gestanden und war sie von langer Hand an ihre völlige Bezugslosigkeit zur Staatsmacht gewöhnt, so mochten ihre jugendlichen Träger gerade in einem großen Volkskrieg, wie er nun ausbrach, das Mittel sehen zum Durchbruch in eine Lebensform, in der Staat und Kultur eines sein würden. Fällig erschien ein neuer Durchbruch, derjenige zur dominierenden Weltmacht, der freilich auf dem Wege moralischer Heimarbeit nicht zu bewirken war. Krieg also, und wenn es sein musste, gegen alle, um alle zu überzeugen und zu gewinnen, das war's, was das Schicksal beschlossen hatte. Schicksal, wie deutsch dies Wort, ein vorchristlicher Urlaut, ein tragisch-mythologisch-musikdramatisches Motiv. Und wozu wir begeistert, ganz allein begeistert aufbrachen, erfüllt von der Gewissheit, dass Deutschlands säkulare Stunde geschlagen habe, dass die Geschichte ihre Hand über uns halte, dass nach Spanien, Frankreich, England wir an der Reihe seien, der Welt unseren Stempel aufzudrücken und sie zu führen. Glaube doch niemand, dass ich mich lustig mache. Es ist für das höhere Individuum auch wieder ein großer Genuss, einmal. Und wo hätte dies einmal zu finden sein sollen, wenn nicht hier und jetzt, mit Haut und Haar im Allgemeinen unterzugehen? Zwei Tage hielt ich mich in München auf, um mich da und dort zu verabschieden und Einzelheiten an meiner Equipierung zu ergänzen. Die Stadt Gohr in ernstem Fest. Im Grunde war ich wenigstens vorderhand der Einzige aus unserem Bekanntenkreise, der hinausging. Fast bei allen den unseren stellte sich irgendein gesundheitlicher Schaden heraus, von dem man kaum etwas gewusst hatte, der aber nun ihren Dispens bewirkte. Der Sugambier Knöterich war leicht tuberkulös, Kunstmaler Zink litt an keuchhustenartigen Asthmaanfällen und sein Freund Baptist Spengler kränkelte, wie bekannt, abwechselnd an allen Orten. Fabrikant Bullinger, noch jung an Jahren, schien als Industrieller zu Hause unentbehrlich und ein zu wichtiges Element im künstlerischen Leben der Hauptstadt bildete das Zapfenstößerorchester, als dass nicht seine Mitglieder, also auch Rudi Schwertfeger, vom Kriegsdienst sollten ausgenommen gewesen sein. Übrigens wurde bei dieser Gelegenheit mit flüchtigem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Rudi in früheren Tagen sich einer Operation hatte unterziehen müssen, die ihn eine seiner Nieren gekostet hatte. Er lebte, wie man plötzlich hörte, mit nur einer, ganz auskömmlich, wie es schien, und die Frauen hatten es bald vergessen. Um Adrian Lebewohl zu sagen, dessen persönliche Unberührtheit von dem Ganzen mir die selbstverständlichste Sache von der Welt war, fuhr ich nach Pfeifering hinaus, wo der Haussohn Gerion sogleich mit mehreren Pferden nach seinem Gestellungsort hatte aufbrechen müssen. Ich fand dort Rüdiger Schildknapp vor, der, vorläufig noch frei, das Weekend bei unserem Freunde verbrachte. »Ich kann in einem Kriege nichts als Dreck, Gestank, Amputationsgräuel, Sexuallizenzen und Verlausung sehen. Ganz besonders lächerlich will mir aber der ideologische Feuilletonismus scheinen, der diesen Unfug auch noch zur großen Zeit verklärt.« Viel war während der Mahlzeit im Nike-Zimmer und nachher in der Abtsstube von den politischen und moralischen Dingen die Rede. Es lag an Rüdiger, dass wir darüber ins Lachen kamen. Denn er zog aber all diese gemütvolle Brutalität, würdige Zerknirschung und biedere Bereitschaft zur Untat durch die Parodie des langen Denkers, der einen längst festgelegten strategischen Plan mit moralischer Poesie umkleidete, ins unwiderstehlich Komische. Noch mehr ins Komische als das fassungslose Tugendgebrüll einer Welt, der dieser trockene Feldzugsplan doch längst bekannt gewesen war. Und da ich sah, dass dies unserem Gastgeber am liebsten war, dass er dankbar war, lachen zu können, so stimmte ich gern in die Heiterkeit ein, jedoch nicht ohne eine Anmerkung. Tragödie und Komödie wachsen auf demselben Holze, und ein Beleuchtungswechsel genügt, aus dem einen das andere zu machen. Überhaupt lasse ich mir meine patriotische Ergriffenheit nicht verkümmern durch die Humorisierung des Charakteristischen. Und verlieh ihr im Zimmer auf- und abgehend Worte, während Schildknapp im tiefen Stuhl seine Schägpfeife rauchte und Adrian, wie es sich traf, vor seinem altdeutschen Arbeitstisch mit der vertieften Mittelplatte und dem aufgesetzten Schreib- und Lesepult stand. Auf dem Tische lagen ein paar Bücher. Unter anderem ein Bändchen Kleist, worin das Lesezeichen bei dem Aufsatz über die Marionetten eingelegt war. Auf dem Pult aber lag seine gegenwärtige Arbeit. Lose Blätter waren es. Entwürfe, Anfänge, Notierungen, Skizzen in unterschiedlichem Fortgeschrittenheitszustande. Und die Zigarette zwischen den Lippen war er davor getreten, um hineinzusehen, genau wie ein Schachspieler den Stand einer Partie auf den quadrierten Felde mustert, an welchen ja die Musikkomposition so sehr erinnert. Wir wussten nicht viel Genaues über das, was ihn gerade beschäftigte. In letzter Analyse ist es die Psychologie des Durchbruchs, um die es sich dabei handelt. Was mit dem Durchbruch zur Weltmacht, zu dem das Schicksal uns beruft, im tiefsten gemeint ist, das ist der Durchbruch zur Welt. Aus einer Einsamkeit, deren wir uns leidend bewusst sind. Deine Oratio erinnert mich so sehr an unsere Schlafstrohdispute von Anno dazumal. Wie hießen die Burschen? Ich merke, dass mir die alten Namen anfangen, abhanden zu kommen. Er war 29. Wie er da saß. Du meinst den stämmigen Deutschlin? Und einen, der Arzt hieß. Ein von Teutleben war auch dabei. Es waren gute, bemühte Jungen. Heute glaube ich, sie zu hören, wenn ich dich höre. Schlafstroh, womit ich nur sagen will, einmal Student, immer Student. Du magst wohl recht damit haben, dass ich es geblieben bin. Desto besser aber, wenn das akademische Jung erhält, das heißt, die Treue konserviert zur höheren Interpretation des kruden Geschehens. Ist hier von Treue die Rede? Ich habe verstanden, dass Kaisers Asch an Weltstadt werden möchte. Das ist nicht sehr treu. Geh, du hast nichts dergleichen verstanden und verstehst sehr wohl, was ich meinte mit dem deutschen Durchbruch zur Welt. Es hülfe wenig, wenn ich's verstände, denn vorderhand wenigstens wird das krude Geschehen unsere Ab- und Eingesperrtheit erst recht vollkommen machen. Und wenn ihr Kriegsvolk noch so weit vorschwärmt ins Europäische, nimm meine Wunder des Alls. So hat dem feierlich übermütigen Werk eine ausländische Aufführung in Paris bevorgestanden, die nun durch den Kriegsausbruch ins Wasser gefallen ist. Du siehst also, ich kann nicht nach Paris gehen. Ihr geht statt meiner. Auch gut, unter uns gesagt. Ich wäre ohne dies nicht gegangen. Ihr helft mir aus einer Verlegenheit. Der Krieg wird kurz sein. Ich hoffe, du nimmst nicht an, dass ich gering denke von der Idee, mit der es dir im Schlafstroh zu operieren gefällt. Es gibt im Grunde nur ein Problem in der Welt, und es hat diesen Namen. Wie bricht man durch? Wie kommt man ins Freie? Wie sprengt man die Puppe und wird zum Schmetterling? Die Gesamtsituation ist beherrscht von der Frage. Hier wird auch vom Durchbruch gehandelt, sagte er und zupfte an dem roten Einlegebändchen in den Schriften Kleists auf dem Tische. Nämlich in dem vortrefflichen Aufsatz über die Marionetten. Und er wird darin geradezu das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt genannt. Dabei ist nur von Ästhetischem die Rede, von der Anmut, der freien Grazie, die eigentlich dem Gliedermann und dem Gotte, das heißt dem Unbewusstsein oder einem unendlichen Bewusstsein vorbehalten ist. Während jede zwischen Null und Unendlichkeit liegende Reflexion die Grazie tötet. Das Bewusstsein müsse, meint dieser Schriftsteller, durch ein Unendliches gegangen sein, damit die Grazie sich wieder einfinde. Und Adam müsse ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen. Wie freue ich mich, dass du das eben gelesen hast. Es ist herrlich gedacht und du tust ganz recht, es in die Idee des Durchbruchs einzubeziehen. Sage aber nicht, nur vom Ästhetischen handelt es. Sage nicht nur. Man tut sehr unrecht, im Ästhetischen einen engen und gesonderten Teilbezirk des Humanen zu sehen. Ästhetische Erlöstheit oder Unerlöstheit, das ist das Schicksal, das entscheidet über Glück oder Unglück, über das gesellige Zuhause-Sein auf Erden oder heillose, wenn auch stolze Vereinsamung. Und man muss nicht Philolog sein, um zu wissen, dass das Hässliche das Verhasste ist. Durchbruchsbegierde aus der Gebundenheit und Versiegelung im Hässlichen. Sage mir immerhin, dass ich Schlafstroh dresche, aber ich fühle, habe immer gefühlt und will es gegen viel derben Augenschein vertreten, dass dies deutsch ist, katexochen, tief deutsch. Die Definition des Deutschtums geradezu, eines Seelentums, bedroht von Versponnenheit, Einsamkeitsgift, provinzlerischer Eckensteherei, neurotischer Verstrickung, stillem Satanismus. Ich brach ab. Er sah mich an und ich glaube, die Farbe war aus seinen Wangen gewichen. Der Blick, den er auf mich richtete, war der Blick, der bewusste, der mich unglücklich machte. Beinahe gleich fiel, ob ich es war oder ein anderer, dem er zustieß. Stumm, verschleiert, kalt distanziert bis zum Kränkenden. Und es folgte das Lächeln darauf, bei verschlossenem Mund und spöttisch zuckenden Nasenflügeln. Und das sich Abwenden. Adrians Blick aber nahm ich mit in den Krieg. Vielleicht war er es und nur scheinbar der Läusetyphus, der mich so bald wieder nach Hause an seine Seite brachte. Ihr geht statt meiner, hatte Adrian gesagt. Und wir kamen nicht hin. Soll ich gestehen, dass ich, ganz in der Stille und außerhalb des historischen Gesichtswinkels, eine tiefe, intim-persönliche Scham darüber empfand? Durch Wochen hatten wir kurz angebundene, das triumphale, in kalte Selbstverständlichkeit kleidende, affektiert lapidare Siegesnachrichten nach Hause gesandt. Lüttich war längst gefallen. Wir hatten die Schlacht in Lothringen gewonnen, waren dem lang gehegten Meisterplan gemäß mit 5 Armeen über die Maas geschwenkt, hatten Brüssel, Namur genommen, die Siege von Charleroi und Longwy erfochten, eine zweite Schlachtenserie bei Sedan, Rethel, Saint-Quentin gewonnen und Reims besetzt. Der Vormarsch, der uns dahinriss, war beflügelt und, wie wir es uns erträumt hatten, von der Gunst des Kriegsgottes, dem Jahr des Schicksals, wie auf Fittichen getragen. Den Aspekt der Mordbrennerei mit Festigkeit zu ertragen, der von ihm unzertrennlich war, lag unserer Männlichkeit ob. Es war die Hauptanforderung an unseren Heldenmut. Mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Deutlichkeit rufe ich mir noch heute das Bild eines hageren gallischen Weibes zurück, auf einer Anhöhe stehend, die unsere Batterie umfuhr und an deren Fuß die Reste eines zerschossenen Dorfes qualmten. »Ich bin die Letzte«, rief sie mit tragischer Gebärde, wie sie einer deutschen Frau nicht gegeben gewesen wäre, uns zu. »Je suis la dernière«, und mit erhobenen Fäusten den Fluch über unsere Köpfe hinausschleudernd, wiederholte sie dreimal »Méchant, méchant, méchant«. Wir sahen woanders hin. Wir mussten siegen, und dies war das harte Handwerk des Sieges, dass ich mich elend fühlte auf meinem Braunen, von bösem Husten und Gliederreißen geplagt infolge nassen Nächtigens unter der Zeltbahn, gereichte mir zu einer gewissen Beruhigung. Doch die Fittiche hatten getrogen. Es hatte nicht sein sollen. Der Krieg war nicht in raschem Ansturm zu gewinnen gewesen. So wenig wie die zu Hause verstanden wir, was das bedeutete. Wir verstanden nicht den frenetischen Jubel der Welt über den Ausgang der Marne-Schlacht und dass damit aus dem kurzen Krieg, an den unser Heil gebunden gewesen, ein langer geworden war, den wir nicht ertrugen. Unsere Niederlage war nur noch eine Frage der Zeit und der Kosten für die anderen. Wir hätten können die Waffen niederlegen und unsere Führer zu sofortigem Frieden zwingen, wenn wir es begriffen hätten. Aber auch von ihnen ließ wohl nur einer oder der andere sich's heimlich beikommen. Langsam wurde die Wahrheit in uns hineingequält und der Krieg ein verrottender, verfallender, verelendender, wenn auch immer von Zeit zu Zeit in trügerischen, die Hoffnung fristenden Halbsiegen aufleuchtender Krieg. Dieser Krieg, von dem auch ich gesagt hatte, dass er nur kurz sein dürfe, dauerte 4 Jahre. Soll ich an das Versacken und Versagen, die Abnutzung unserer Kräfte und Sachgüter, das schäbig und lückenhaft werden des Lebens, die Verarmung der Nahrung, den Verfall der Moral durch Mangel, die Neigung zum Diebstahl, dabei die plumpe Prasserei reich gewordenen Pöbels hier ausführlich erinnern? Ich erlebte das Angedeutete von seinen Anfängen bis zum bitteren Ende im Hinterlande als ein Beurlaubter und endlich Ausgemusterter, der seinem Lehramt zu Freising zurückgegeben war. Denn vor Arras, während der 2. Kampfperiode um den festen Platz, die von Anfang Mai bis tief in den Juli 1915 dauerte, war offenbar der Entlausungsdienst unzureichend gewesen. Die Infektion brachte mich für Wochen in die Isolationsbaracke, dann für einen weiteren Monat in ein Erholungsheim für lädierte Krieger im Taunus, und endlich widersetzte ich mich nicht der Auffassung, dass ich meine vaterländische Pflicht erfüllt hätte und besser täte, an meinem alten Ort der Aufrechterhaltung des Bildungswesens zu dienen. So tat ich und durfte Gatte und Vater auch wieder sein in dem mäßigen Heim, dessen Wände und übervertraute Gegenstände, möglicherweise der Vernichtung durch Bombenschlag anheimgegeben, auch heute noch den Rahmen meiner zurückgezogenen und entleerten Existenz bilden. Es sei noch einmal gesagt, als einfache Feststellung, dass ich mein eigenes Leben, ohne es gerade zu vernachlässigen, gleichsam mit der linken Hand führte und dass meine eigentliche Angelegenheit, Spannung, Sorge dem Dasein des Kindheitsfreundes gewidmet war, in dessen Nähe zurückgeführt zu sein, mich so froh machte. Wenn dieses Wort froh am Platze ist. Ein Auge auf ihn zu haben, sein außerordentliches und rätselhaftes Leben zu bewachen, schien immer dem meinen zur eigentlichen und dringlichen Aufgabe gesetzt. Es bildete seinen wahren Inhalt, und darum sprach ich von der Entleertheit meiner gegenwärtigen Tage. Sein Zuhause. Und es war ja in sonderbar wiederholendem, irgendwie nicht ganz zu billigendem Sinn ein Zuhause. Hatte er verhältnismäßig glücklich gewählt, Gottlob. Er war während der Jahre des Verfalls und der stetig schärfer nagenden Entbehrungen bei seinen Ackerbürgern, den Schweigestills, so leidlich wie nur wünschbar versorgt. Es kam aber hinzu, dass ich ihn schon gleich bei meiner Rückkehr aus dem Felde in der Betreuung zweier weiblicher Wesen fand, die sich ihm genähert und sich, ganz unabhängig voneinander, zu seinen fürsorgenden Freundinnen aufgeworfen hatten. Es waren dies die Damen Meta Nakedai, ein verhuschtes, ewig errötendes, jeden Augenblick in Scham vergehendes Geschöpf von einigen 30 Jahren, und Kunigunde Rosenstiel, eine knochige Jüdin vom ungefähren Alter der Nakedai, mit schwer zu bändigendem Wollhaar und Augen, in deren bräune, uralte Trauer geschrieben stand darob, dass die Tochter Zion geschleift und ihr Volk wie eine verlorene Herde war, Klavierlehrerin die eine, die andere tätige Mitinhaberin eines Darmgeschäftes, will sagen, eines Betriebes zur Herstellung von Wursthüllen. Es ist ja merkwürdig. Ein der breiten Masse gänzlich verborgener, esoterischer Frühruhm, wie er angefangen hatte, sich mit Leverküns Namen zu verbinden, hat seinen Bewusstseinssitz in eingeweihter Sphäre, an kennerischen Spitzen, wofür etwa jene Pariser Einladung ein Merkmal gewesen war. Aber gleichzeitig wohl auch hatte einen Widerschein in bescheiden tieferen Gegenden, im bedürftigen Gemüt armer Seelen, die sich durch irgendeine als höheres Streben verkleidete Einsamkeits- und Leidenssensibilität von der Masse sondern und in einer Verehrung, welcher noch voller Raritätswert zukommt, ihr Glück finden. Dass es Frauen sind, und zwar jüngferliche Frauen, kann nicht Wunder nehmen. Habe aber ich, der Mann, der wohl von einer gewissen, von früh an wirkenden Verfallenheit seines Kopfes und Herzens an Adrians kühle und rätselhaft in sich verschlossene Existenz reden kann, habe ich das geringste Recht zum Spott über die Faszination, die von seiner Einsamkeit, der Nonkonformität seiner Lebensführung auf diese Frauenzimmer ausgegangen war? Diese also, immer mit vollen Händen kommend, trugen während der Hungerjahre dem ohne dies, was die Fundamente der Ernährung betraf, wohl aufgehobenen, das Erdenkliche auf Schleichwegen Erreichbare zu. Zucker, Tee, Kaffee, Schokolade, Backwerk, eingemachtes und geschnittenen Tabak zum Zigarettendrehen. Den Tabak, die Zigarette angehend, so verzichtete Adrian nur gezwungen darauf, das heißt an Tagen, wo die Migräne wie schwere Seekrankheit auftretend ihn anfiel, mochte aber sonst das Unterhalten des Stimulans, das ihm erst ziemlich spät, erst in Leipzig, zur Gewohnheit geworden war, nicht entbehren, am wenigsten während der Arbeit. Der Arbeit aber war er um die Zeit, als ich ins Zivilleben zurückkehrte, sehr dringlich ergeben. Am Horizont, ich bin dessen sicher, stand schon damals, wahrscheinlich schon seit Ausbruch des Krieges, die Apokalypsis cum figuris, das Werk, das diesem Leben einen schwindelnden Auftrieb geben sollte, und bis zu welchem, so sehe wenigstens ich den Prozess, er sich mit den genialischen Puppengrotesken die Wartezeit vertrieb. Adrian hatte das alte Buch der Gesta Romanorum, das als Quelle der meisten romantischen Mythen des Mittelalters zu gelten hat, diese Übersetzung der ältesten christlichen Märchen- und Legendensammlung aus dem Lateinischen, durch Schildknapp kennengelernt. Ich will wohl meinen, dass die Gesta in ihrer historischen Unbelehrtheit, christfrommen Didaktik und moralischen Naivität, mit ihrer ausgefallenen Kasuistik von Elternmord, Ehebruch und kompliziertem Inzest, ihren unnachweisbaren römischen Kaisern und deren ungeheuer bewachten, zu erklügelten Bedingungen ausgebotenen Töchtern, es ist nicht zu leugnen, sage ich, dass all diese in einem gravitätisch latinisierenden und unbeschreiblich einfältigen Übersetzungsstil vorgetragenen Fabeln von ins gelobte Land wallenden Rittern, buhlerischen Eheweibern, verschmitzten Kupplerinnen und der schwarzen Magie ergebenen Klerikern außerordentlich erheiternd wirken können. Im höchsten Grade waren sie danach angetan, Adrians parodistischen Sinn aufzuregen. Am Am glücklichsten bewährt diese durchbrochene Form sich bei dem fünften, dem eigentlichen Kernstück der Suite, der Geschichte von der Geburt des seligen Papstes Gregor, einer Geburt aus Geschwisterliebe, bei deren sündiger Ausgefallenheit es keineswegs sein Bewenden hat, während doch all die entsetzlichen Bewandtnisse des Helden nicht nur kein Hindernis sind für seine schließliche Erhebung zum Statthalter Christi, sondern ihn nach Gottes wundersamer Gnade geradezu besonders berufen und vorbestimmt dafür erscheinen lassen. Es ist dieser Sündensohn, der später mit der Mutter das Ehebett besteigt. Ich will das alles nicht ausführen. Die Mutter jedenfalls, von ihrem eigenen Knaben geschwängert, wird sich endlich gewahr, mit wem sie in zärtlichster Ehe lebt, und spricht zu ihm. »Oh, mein süßer Sohn, du bist mein einziges Kind, du bist mein Mann und mein Herr. Du bist mein und meines Bruders Sohn, oh, mein süßes Kind, und du, mein Gott, warum hast du mich lassen geboren werden?« Gregor verbringt in Folge 17 Jahre der Buße. Zu Rom stirbt bald der Papst, und kaum ist er gestorben, so befiehlt eine Stimme vom Himmel herab: »Suchet den Mann Gottes Gregorius und setzt ihn zu meinem Stellvertreter ein.« Und was antwortet er ihnen? »Wenn das Gott gefällt«, spricht er gelassen, »so geschehe sein Wille.« Auch zu seiner Mutter dringt der Ruhm des seligen Mannes, und da macht sie sich auf nach Rom zur Beichte beim heiligen Vater, der sie wohl erkennt und zu ihr spricht: »Oh, meine süße Mutter, Schwester und Frau, oh, meine Freundin! Der Teufel dachte, uns zur Hölle zu führen, doch Gottes Übermacht hat es verhindert. Und baut ihr ein Kloster. Beiden wird bald gestattet, ihre Seelen an Gott zurückzugeben.« Auf diese sündhafte, einfältige und gnadenvolle Geschichte also hatte Adrian allen Witz und Schrecken der musikalischen Ausmalung versammelt. Es waren heiter erregte Abende, wenn er uns, das heißt mir, Schildknapp, auch wohl Rudi Schwertfeger, der es sich nicht nehmen ließ, ein und das andere Mal dabei zu sein, im tieffenstrigen Nike-Saal auf dem Tafelklavier Neugeschriebenes aus seinen wunderlichen Partituren vorspielte, in denen das harmonisch Herrischste, rhythmisch Labyrinthischste auf das Einfältigste und eine Art von musikalischem Kindertrompetenstil wiederum auf das stofflich Ausgefallenste angewandt war. Schwertfeger in entfesselter Zutraulichkeit nahm die Lizenz des Augenblicks wahr, indem er mit einem »Das hast du großartig gemacht« »Das hast du großartig gemacht« Adrian umarmte und dessen Kopf an den seinen drückte. Ich sah Rüdigers ohne dies schon bitterlichen Mund sich missbilligend verziehen und konnte selbst nicht umhin, ein »Genug« zu murmeln und die Hand auszustrecken, wie um den hemmungslosen Distanzvergessenen zurückzuholen. Der mochte dann einige Mühe haben, der Unterhaltung zu folgen, die sich in der Abtsstube an die vertrauliche Vorführung schloss. Wir sprachen von der Vereinigung des Avancierten mit dem Volkstümlichen, von der Aufhebung der Kluft zwischen Kunst und Zugänglichkeit, hoch und niedrig, wie sie einmal von der Romantik, literarisch und musikalisch, in gewissem Sinne geleistet worden. Ist es Sentimentalität, dass es die Musik, und sie steht für alles, mit wachsender Bewusstheit verlangt, Gemeinschaft zu finden, ohne gemein zu werden, und eine Sprache zu reden, die auch der musikalisch Unbelehrte versteht, wie er Wolf Schlucht, Jungfernkranz, Wagner verstanden hat? Auf jeden Fall ist nicht Sentimentalität das Mittel zu diesem Ziel, sondern weit eher die Ironie, der Spott, der die Luft reinigend sich gegen das Romantische, gegen Pathos und Prophetie, Klangrausch und Literatur zu einer Fronde verbindet mit dem Objektiven und Elementaren. Will sagen, mit der Wiederentdeckung der Musik selbst als Organisation der Zeit. Ein heikelstes Beginnen, denn wie nahe liegt nicht falsche Primitivität, also Romantisches wiederum? Auf der Höhe des Geistes zu bleiben, die gesiebtesten Ergebnisse europäischer Musikentwicklung ins Selbstverständliche aufzulösen, dass jeder das Neue fasst, sich zu ihrem Herrn zu machen, indem man sie unbefangen als freies Baumaterial verwendet und Tradition spüren lässt, umgeprägt ins Gegenteil des Epigonalen. Das Handwerk, hochgetrieben wie es ist, durchaus unauffällig zu machen und alle Künste des Kontrapunkts und der Instrumentation verschwinden und verschmelzen zu lassen, zu einer Einfachheitswirkung, sehr fern von Einfalt, einer intellektuell federnden Schlichtheit. Das ist die Aufgabe, das Begehren der Kunst. Es war ganz vorwiegend Adrian, der sprach, von uns anderen nur leicht sekundiert. Ich glaube nicht an die Entromantisierung der Musik. Diese ist mit dem Romantischen doch wohl zu tief und wesentlich verbunden, als dass sie es ohne schwere natürliche Einbuße je würde verleugnen können. Ich will Ihnen gern recht geben, Schildknapp, wenn Sie mit dem Romantischen eine Gefühlswärme meinen, die die Musik im Dienst technischer Geistigkeit heute verleugnet. Es ist wohl Selbstverleugnung. Aber was wir die Läuterung des Komplizierten zum Einfachen nannten, ist im Grunde dasselbe wie die Wiedergewinnung des Vitalen und der Gefühlskraft. Wenn es möglich wäre, wem der, wie würdest du sagen, Zeitblum, der Durchbruch, würdest du sagen, wem also der Durchbruch gelänge, aus geistiger Kälte in eine Wagniswelt neuen Gefühls, ihn sollte man wohl den Erlöser der Kunst nennen. Erlösung, ein romantisches Wort und das Handlungswort für die Kadenzseligkeit der harmonischen Musik. Ist das nicht komisch, dass die Musik sich eine Zeit lang als ein Erlösungsmittel empfand, während sie doch selbst wie alle Kunst der Erlösung bedarf, nämlich aus einer feierlichen Isolierung, die die Frucht der Kulturemanzipation, der Erhebung der Kultur zum Religionsersatz war, aus dem Alleinsein mit einer Bildungselite, Publikum genannt, die es bald nicht mehr geben wird, die es schon nicht mehr gibt, sodass also die Kunst bald völlig allein zum Absterben allein sein wird. Es sei denn, sie fände den Weg zum Volk, das heißt, um es unromantisch zu sagen, zu den Menschen. Er hatte das in einem Zuge gesagt und gefragt, mit halber Stimme und konversationell, aber mit einem verborgenen Beben im Ton, das man erst recht verstand, als er vollendete. Die ganze Lebensstimmung der Kunst, glauben Sie mir, wird sich ändern, und zwar ins heiter Bescheidenere. Es ist unvermeidlich und es ist ein Glück. Viel melancholische Ambition wird von ihr abfallen und eine neue Unschuld, ja, Harmlosigkeit ihr Teil sein. Die Zukunft wird in ihr, sie selbst wird wieder in sich die Dienerin sehen an einer Gemeinschaft, die weit mehr als Bildung umfassen und Kultur nicht haben, vielleicht aber eine sein wird. Wir stellen es uns nur mit Mühe vor und doch wird es das geben und wird das Natürliche sein. Eine Kunst ohne Leiden, seelisch gesund, unfeierlich, untraurig, zutraulich. Eine Kunst mit der Menschheit auf Du und Du. Er brach ab und wir alle drei schwiegen. Es ist schmerzlich und herzerhebend zugleich, die Einsamkeit von der Gemeinschaft, die Unnahbarkeit vom Zutrauen reden zu hören. Was er gesagt hatte, passte nicht zu ihm, zu seinem Stolz, seinem Hochmut, wenn man will, den ich liebte, und auf den die Kunst ein Anrecht hat. Kunst ist Geist, und der Geist braucht sich ganz und gar nicht auf die Gesellschaft, die Gemeinschaft verpflichtet zu fühlen. Er darf es nicht, meiner Meinung nach, um seiner Freiheit, seines Adels willen. Eine Kunst, die ins Volk geht, die Bedürfnisse der Menge, des kleinen Mannes, des Banausentums zu den ihren macht, gerät ins Elend, und es ihr zur Pflicht zu machen, etwa von Staates wegen, nur eine Kunst zuzulassen, die der kleine Mann versteht, ist schlimmstes Banausentum und der Mord des Geistes. Dieser, das ist meine Überzeugung, kann bei seinen gewagtesten, ungebundensten, der Menge ungemäßesten Vorstößen, Forschungen, Versuchen gewiss sein, auf irgendeine hochmittelbare Weise dem Menschen, auf die Dauer sogar den Menschen zu dienen. Unzweifelhaft war das auch die natürliche Gesinnung Adrians, aber es beliebte ihm, sie zu verleugnen, und ich irrte mich wohl sehr, wenn ich das als eine Verleugnung seines Hochmuts empfand. Thank you.